Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiotexte. Literarische Lesungen. Immer dienstags und donnerstags ab 21 Uhr sowie Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr. Das Haar des Kindes war blond. Sein Aufblitzen hatte es gerettet. Doch Augen und Brauen waren von einem schönen Schwarz. Sie war hübsch, doch auf eine so eigenartige, zarte Weise hübsch. Ganz anders als die robuste Schönheit Conchas. Von Zeit zu Zeit stöhnte sie ein wenig zwischen ihren Schluchzern und schließlich schrie sie mit dünner, schriller Stimme: »Mama! Oh, Mama!« Cornelia Zetsche begrüßt sie zur Lesung am Sonntagmorgen mit dem Schauspieler André Jung und einer Entdeckung in diesem Bücherfrühling. Klein, nur 136 Seiten schmal, aber von mitreißender Wucht und Sprachgewalt. Cheetah, die Geschichte eines Jahrhundertsturms im Mississippi-Delta des Jahres 1856 und die Geschichte eines gestrandeten Mädchens, das aus den Armen der toten Mutter gerettet wird. Cheetah wird die Kleine genannt. Und Cheetah heißt die großartige Novelle von Lafcadio Hearn, dessen Leben selbst ein Roman sein könnte. Als Sohn einer Griechin und eines britischen Militärarztes wurde Lafcadio Hearn 1850 auf einer griechischen Insel geboren und wuchs in Irland auf. Er kam mit 18 Jahren bitterarm und um sein Erbe betrogen in die Vereinigten Staaten und wohnte als Übersetzer und Journalist in New Orleans. Mit 40 Jahren ging Patrizio Lafcadio Tessima Carlos Hearn nach Japan, nannte sich Koizumi Yakumo und unterrichtete als Professor englische Literatur, also ein wahrlich polyglottes Leben. Seit 2014 gibt es auf seiner griechischen Geburtsinsel ein historisches Zentrum Lafcadio Hearn. An seine Zeit in Louisiana und an den historischen Wirbelsturm, der im Sommer 1856 Landschaften, Inseln und Menschen zerstörte, erinnert Lafcadio Hearns Novelle. Der Schauspieler André Jung liest heute die erste von zwei Folgen aus Cheetah. Lange bevor die Handlung beginnt, führt Hearn mit atemberaubenden Landschaftsschilderungen durch das Mississippi-Delta. Die Legende der Ile Dernière. Reist man von New Orleans südwärts zu den Inseln, kommt man über sich windende Wasserwege durch ein fremdes Land in ein fremdes Meer. Wenn man will, kann man in einem Logger bis zum Golf segeln, doch lässt sich die Strecke viel schneller und angenehmer auf einem jener leichten, schmalen Dampfer zurücklegen, die speziell für das Bayou gebaut wurden und Passagiere für gewöhnlich an einer nicht weit vom Ende der alten St. Louis Street gelegenen Stelle aufnehmen, gleich neben dem Anlegeplatz der Zuckerfrachter, wo ständiges Gedränge herrscht und unablässig Dampfschiffe einlaufen, alle auf der Suche nach einem Rastplatz für ihren weißen Bug, um dann wie große, müde Schwäne nebeneinander am Kai zu liegen. Doch der winzige Dampfer, auf dem man die Passage zum Golf bucht, bleibt nie lang auf dem Mississippi. Er überquert den Fluss, schlüpft in irgendeine Kanalmündung und schleppt sich eine Weile eine künstliche Wasserstraße entlang und verlässt sie dann mit einem Freudenschrei, um etliche Seemeilen frei durch die dunklen Schatten des Bayou zu schippern. Vielleicht trägt er den Reisenden danach durch die ungeheure Stille überschwemmter Reisfelder, wo der gelb-grüne Wasserspiegel in großen Abständen von der schwarzen Silhouette einer Bewässerungsmaschine durchbrochen wird. Doch welcher der fünf möglichen Routen man auch folgt, man wird sich mehr als einmal in den düsteren Irrgärten aus Sumpfwäldern wiederfinden, vorbeitreiben an Gruppen von Zypressen, von parasitären Tilantien, silbergrau überwuchert, so grotesk wie eine Versammlung von Fetischgöttern. Der Passagiere wegen fährt der Dampfer nur am Tag, doch es gibt auch andere Schiffe, die auch nachts unterwegs sind. Sie schlängeln sich winters wie sommers durch die Labyrinthe des Bayou. Manchmal steuern sie nach dem Polarstern, manchmal in der weißen Jahreszeit der Nebel ertasten sie sich ihren Weg mit Stangen und dann wieder richten sie sich nach dem Abendstern, der an unserem Himmel wie ein zweiter Mond schimmert und über den stillen Seen versinkt, während das Schiff einen bebenden Pfad aus silbernem Feuer kreuzt. Die Schatten werden länger. Und schließlich schwinden die Wälder achtern zu dünnen bläulichen Linien. Land wie Wasser erscheinen in leuchtenderen Farben. Bayous öffnen sich zu breiten Passagen. Seen verknüpfen sich mit Meeresbuchten. Und der Meereswind braust einem entgegen. Scharf, kühl und voller Licht. Aus der schimmernden Flut tauchen auch grüne Kuppen auf. Hübsche Inselchen, ein jedes mit seinem Strandgürtel aus flirrendem Sand und gelb-weißen Muscheln. Und alles leuchtet vor subtropischen Gewächsen. Myrten, niedrige Palmen, Orangenbäumen und Magnolien. In ihrem smaragdgrünen Schatten schlummern eigentümliche kleine Palmhüttendörfer, die von dunkelhäutigen Orientalen bewohnt werden. Malaiischen Fischern, die das Spanisch-Kreolisch der Philippinen so gut sprechen wie ihr Tagal und die in Louisiana die katholischen Traditionen der spanischen Kolonien am Leben erhalten. In diesen fremden Dörfern leben Mädchen, die zu manch einem kunstvollen Bildwerk inspirieren könnten. Ihre Schönheit erstrahlt in rötlicher Bronze, ihre Anmut gleicht den Palmblättern, die über ihren Häuptern schwanken. 1856, vor 30 Jahren, lag Last Island in das ungeheure Licht eben solcher magischer Tage getaucht. Der Juli endete. Seit Wochen hatte kein Wolkenfetzen des Himmels blauen Traum von der Ewigkeit gestört. Die Winde hielten den Atem an. Gemächliche kleine Wellen liebkosten den kahlen braunen Strand, dass es klang wie Küssen und Flüstern. Jemandem, der sich allein jenseits der Dorfgrenzen befand, außer Hörweite, musste die unermessliche Stille, das unermessliche Licht unheimlich vorkommen. Und jenes Schweigen, jene Leuchtbilder werden nicht immer auf Anhieb verstanden. Manchmal sind sie Vorboten. Vorboten des nahenden Sturms. Die Natur, unergründliche Sphinx, stellt vor ihren machtvollsten Zornausbrüchen stets ihren göttlichsten Zauber zur Schau, offenbart noch deutlicher ihre schreckliche Schönheit. Doch in jenem vergessenen Sommer hielt der Zauber viele Tage an. Tage, geboren in rosafarbenem Licht, beerdigt in Gold. Die Jahreszeit hatte ihren Scheitelpunkt erreicht. Das langgestreckte Dorf im Schatten von Immergrün wimmelte von Sommergästen. Das große Hotel konnte kaum alle Besucher unterbringen. Es gab zu wenige Badehäuser für die Menschenmassen, die morgens und abends zum Wasser strömten. Für Zerstreuung war gesorgt. Ausflüge zum Jagen und Fischen, Segelturns, Ausritte, Musik, Spiele, Spaziergänge. Kutschräder rollten flimmernd über den Strand, feuchten seine glatte Oberfläche geräuschlos, wie in Stoff gehüllt. Die Liebe schrieb ihre Träume in den Sand. Dann, in einer herrlichen Mittagsstunde, als der blaue Abgrund des Tages tiefer über der Welt zu gähnen schien als je zuvor, berührte eine plötzliche Veränderung die quecksilbrige Glätte der See, der schwankende Schatten einer gewaltigen Bewegung. Zunächst schien sich das Meer im ganzen Umkreis zum Himmel aufzubäumen. Die Wölbung des Horizonts hob sich zu einer geraden Linie, die Linie wurde dunkler und kam näher. Eine monströse Falte, ein unermesslicher Bogen aus grünem Wasser, der sich so rasch bewegte wie ein Wolkenschatten, den das Sonnenlicht verfolgt. Doch hatte er nur wegen des erstaunlichen Kontrasts zu der vorherigen Ruhe der offenen See so riesenhaft ausgesehen. Er war nur ungefähr einen halben Meter hoch. Er kräuselte sich langsam, als er sich dem Strand näherte, und verteilte sich mit einem tiefen, vollen, grollen geflüsterten Donners in Fächer aus weißer Gischt. Rasch folgte ein zweiter, ein dritter, ein schwächerer vierter. Dann schwankte das Meer nur ein wenig und beruhigte sich wieder. Minuten vergingen und das grenzenlose Anschwellen begann von neuem. Eins, zwei, drei, vier. Diesmal hob sich die See siebenmal und der Golf glättete sich erneut. Dann zeigte sich vom Horizont bis zur Küste ein ununterbrochenes Anschwellen, ein riesiges grünes Schwärmen schlangenartiger Gestalten, die heranrollten, um zischend am Sand zu verflachen. Und tatsächlich, wäre die Vorstellung, dass ein Seebeben solche windlose Wellen verursachen könnte, in diesen Breiten nicht ganz unbegründet. An den heitersten Tagen kann eine südöstliche Brise einen Geruch mitbringen, der einzigartig genug ist, um einen aus dem Schlaf zu wecken. Ein starker, scharfer Geruch wie von Fischöl. Und schaut man hinaus aufs Meer, ist es das plötzliche Erscheinen großer, öliger Flecken, die sich auf dem Wasser ausbreiten und die Wellen bedecken, das einen noch mehr verblüfft. Staunen wird jedoch nur, wer noch nie von den geheimnisvollen Ölquellen am Meeresboden gehört hat, den unerforschten vulkanischen Springbrunnen, die mit dem ewigen Pulsieren des Golfstroms ausbrechen. Der Augustmorgen brach an mit heiterem Himmel. Die Brise kam immer noch kühl und klar aus Nordost. Die Wellen liefen nun in einem spitzen Winkel auf die Küste zu. Sie begannen Schaumfliese zu tragen. Eine unzählbare Herde vager, grüner Gestalten, getrieben vom Wind, der sie ihrer gespenstischen Wolle beraubte. Soweit man die Strandlinie überblicken konnte, war der gesamte Hang weiß von ihrer Schur. Wolken erschienen, flohen wie in Panik dem Antlitz der Sonne entgegen und vorbei. Dann frischte der gewaltige Atem mit jedem neuen Tag weiter auf, und die Wellen stiegen immer höher. Nach einer Woche wurde das Baden im Meer gefährlich. Kolossale Brecher brandeten heran wie vorwärts drängende Leviathanrücken, die doppelt so groß waren wie ein Mensch. Der Sturm wurde noch stärker und der Wellengang mächtiger, während am Firmament die Fetzen zerrissener Wolken immer schneller vorbeiflogen. Am grauen Morgen des 9. August fiel ein fahles Licht auf eine Brandung, die besten Schwimmer entsetzte. Die See war ein einziges wildes Ringen aus Gischt. Der Sturm riss den Wellen die Köpfe ab und verschleierte den Horizont mit einem salzigen Sprühnebel. Der Tag blieb schattenlos und grau. Der Regen peitschte in heftigen Schauern. Der Abend brachte eine unheilvolle Erscheinung, die im Westen durch einen Riss in den Wolken drohte. Eine scharlachrote Sonne an einem grünen Himmel. Ihre blutige, enorm vergrößerte Scheibe schien gegürtet wie der Leib eines Ringplaneten. Ein Augenblick und das blutrote Gespenst war verschwunden und die mondlose Nacht brach an. Dann wurde der Wind unheimlich. Er hörte auf, Atem zu sein. Er wurde zu einer Stimme, die aus dem Jenseits klagte, schrie, albtraumhafte Töne ausstieß. Und mit jedem gewaltigen Eulenschrei schien das Muhen der Wasser in all den dunklen Stunden tiefer und abgründiger zu werden. Aus dem Nordwesten begannen die Brecher der Bucht hoch über den sandigen Abhang in die Salzsümpfe zu rollen. Das Bajou des Dorfes verbreitete sich zu einer wogenden Flut. So schwoll das Getöse bis zum Morgen an, und der Aufruhr verstärkte sich. Der Morgen schimmerte grau, und der Regen pfiff. Regen, der aus den Wolken prasselte, und Regen aus windverwehtem Salzwasser vom großen schäumenden Toben des Meeres. An jenem furchterregenden Morgen erwartete man den Dampfer Star aus St. Mary's. Konnte er kommen? Niemand glaubte wirklich daran, niemand. Und trotzdem kämpften sich Männer zum tosenden Strand, um nach ihm Ausschau zu halten. Denn Hoffnung ist stärker als Vernunft. Das Wunder der Dampfkraft hatte New Orleans näher an New York herangerückt als an die Timbaliers, näher an Washington als an Wine Island, näher an Chicago als an Barataria Bay. Und selbst wenn Wellen und Wind sich im tiefsten Schlaf befinden, befällt die Reisenden in diesem fremdartigen Archipel ein Gefühl der Verlassenheit, das eine Furcht ist. Ein Gefühl hilfloser Unsicherheit. Dieses Gefühl, von der Menschheit isoliert zu sein, ist wirklich erschreckend. Vielleicht war es ein solches Gefühl, das die Männer am 10. August 1856 dazu brachte, verzweifelt auf die Ankunft der Star zu hoffen und angestrengt in Richtung des fernen Terrebonne zu blicken. Der Wind war so stark, dass man sich drauflegen konnte, sagte mein Freund, der Lotse. Großer Gott! Der Schrei übertönte das Brüllen des Sturms. Er kommt! Und tatsächlich, durch ein merkwürdiges Labyrinth aus Bayous, kleinen Seen und Kanälen, auf einem Schleichweg, der nur den besten Lotsen bekannt war, hatte sich das zerbrechliche Flussboot dicht an der Hauptküste bis nach Caillou Bay vorgearbeitet. Und nun steuerte es über die monströse See und mit dem Wind von Achtern direkt auf die Insel zu. Es näherte sich schaukelnd, rollend und stampfend. Eine große Weiße umhüllte es wie eine Wolke, folgte seinen Bewegungen. Ein Wirbelsturm aus Gischt, gespenstisch weiß und geisterhaft, kam es heran. Denn seine Schornsteine, die ließen keinen Rauch sehen. Der Wind verschlang ihn. Die Aufregung am Ufer bekam etwas Wildes. Männer schrien sich heiser, Frauen lachten und weinten. Jedes Teleskop und Opernglas wurde auf die nahende Erscheinung gerichtet. Ein jeder wunderte sich, wie sich der Lotse auf den Beinen halten konnte. Alle staunten über den Wahnsinn des Kapitäns. Doch Kapitän Abraham Smith war nicht wahnsinnig. Als alter amerikanischer Seemann hatte er den großen Golf so gut kennengelernt, wie Gelehrte sinnreiche Bücher auswendig können. Er kannte den Geburtsort seiner Stürme, das Geheimnis seiner Gezeiten, die Vorzeichen seiner Orkane. Während er vor Brashear City lag, spürte er, dass der Sturm seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hatte, sah vage ein großes Unheil aufziehen und beschloss, nicht länger auf ein Abflauen zu warten. »Jungs«, sagte er, »trotz dieser Hölle müssen wir raus.« Und sie fuhren raus. Inmitten all der Gefahr standen ihm seine Männer bei und gehorchten ihm. Bis zum Vormittag hatte sich der Wind zu einem Brüllen verstärkt. Er flaute bisweilen ab zu einem Grollen und schlug dann wieder wie ein maßloser, ohrenbetäubender Knall auf das Trommelfell ein. Da wusste der Kapitän, die Star lieferte sich ein Wettrennen mit dem Tod. »Sie gewinnt«, murmelte er. »Sie schafft das. Vielleicht brauchen Sie mich heute Nacht.« Sie gewann. Mit einem klangvollen Tuten des Triumphs lief das kleine Schiff schließlich in das Bayou ein und ankerte so dicht wie möglich an ihrem gewohnten Anlegeplatz, direkt vor dem Hotel. Allerdings nicht nahe genug am Strand, um die Gangway zu senken. Die Star hob sich mit der steigenden Flut, zerrte an ihrem Anker. Zwei weitere Anker wurden ausgeworfen, doch sie trieb immer noch ab. Von der Flut mitgerissen, sich drehend, zitternd, krängend in ihrem Todeskampf. Der Abend brach an, der Sand begann sich mit dem Wind zu bewegen, prasselte auf die Gesichter wie Ladungen von Feinschrot, und rasende Sturmböen stießen den Dampfer nach vorne zur Seite. Dann riss eine seiner Stützketten mit einem Klang wie vom Schlag einer großen Glocke, und dann noch eine. Da befahl der Kapitän, alle Deckaufbauten zu entfernen. Über Bord ins brodelnde Wasser stürzten die Schornsteine, das Lotsenhaus, die Kabinen und wirbelten davon. Und der nackte Rumpf der Star, der immer noch an seinen drei Ankern zerrte, arbeitete sich durch die Dunkelheit immer näher heran an die riesige Silhouette des Hotels, dessen 100 Fenster nun alle hell erleuchtet waren. Das massige Holzgebäude schien dem Sturm zu trotzen. Der Wind, der um die breiten Veranden tobte, der in jedem Spalt mit dem Klang und der Kraft von Dampf zischte, schien vergeblich zu wüten. Und während er zwischen zwei furchtbaren Böen kurz abflaute, hörte der Kapitän etwas, das in dieser Nacht der ungezählten Schrecken seltsam wirkte. Den Klang von Musik. An fast jedem Abend der Saison wurde im großen Saal getanzt. Auch in jener Nacht gab es Tanz. Die Zahl der Hotelgäste hatte sich durch die Ankunft von Familien aus anderen Teilen der Insel vermehrt, die ihre Sommerhäuschen für unsichere Schutzräume hielten. Bis zu 400 Personen hatten sich versammelt. Sie hielten es für gerechtfertigt, der Standfestigkeit des massiven Gebäudes zu vertrauen. Es gab keine wirklichen Schrecken, keine unverblümten Ängste, und die neue Überzeugung aller fand ihre Entsprechung in den Worten des Gastgebers. Il n'y a rien de mieux à faire que de s'amuser. So wurde weiter musiziert und gefeiert. Sie machten sich selbst eine Freude, diese eleganten Gäste. Sie scherzten und tranken schweren Wein. Sie schworen und hofften und liebten und machten Versprechungen, ohne je an morgen zu denken. In der Nacht des 10. August 1856. Die Nacht zog sich dahin. Immer noch erbebte das polierte Parkett unter den Füßen der Tänzer. Immer noch erklang das Piano und immer noch sangen die Violinen. Und der Klang ihres Gesangs gellte in den Sturmpausen durch die Dunkelheit ans Ohr von Kapitän Smith, als er versuchte, auf dem gischtgetränkten Deck der Star nicht den Halt zu verlieren. »Christus«, murmelte er, »ein Tanz. Wenn dieser Wind aus Süden heranpeitscht, dann gibt's einen anderen Tanz. Aber ich schätze, die Star wird es durchstehen.« »Walzer«, rief der Kapitän, »Gott steh ihnen bei, Gott steh uns allen nun bei. Heute Nacht walzt der Wind mit dem Meer.« O, der gewaltige Walztourbillon! O, der mächtige Tänzer! 1, 2, 3, von Nordost nach Ost, von Ost nach Südost, von Südost nach Süd. Und dann kam er aus dem Süden, wirbelte das Meer in seinen Armen. Jemand kreischte inmitten der Feier. Ein Mädchen, das bemerkt hatte, dass seine hübschen Slipper nass waren. Was konnte das sein? Dünne Wasserläufe breiteten sich auf den glatten Dielen aus, kräuselten sich um die Füße der Tänzer. Was konnte das sein? Das ganze Land hatte begonnen zu beben, wo eben noch nur einen Augenblick zuvor der polierte Boden unter dem Druck der Drehschritte erzittert hatte. Nun schwankte das ganze Gebäude, jeder Balken ächzte. Was konnte das sein? Es herrschte Tumult. Eine Panik brach aus. Man rannte hinaus in die stürmische Nacht. Unendliche Finsternis am Himmel und in der Ferne, doch die Laternenlichter tanzten weit draußen über einen ununterbrochenen Kreis aus wogendem und wirbelndem schwarzen Wasser. Heimlich, rasch stieg die unermessliche Meeresflut an. »Messieurs, Mesdames, ce n'est rien.« »Nichts Ernstes, meine Damen und Herren, das versichere ich Ihnen. Mais nous en avons vu bien souvent. Les inondations comme celle-ci, ça passe vite.« »Das Wasser wird in ein paar Stunden absinken, verehrte Damen. Es steigt nie höher als jetzt. Il n'y a pas le moindre danger, je vous dis, allons. Il n'y a... Mein Gott, was ist das?« Ein Moment lang herrschte gespenstisches Schweigen, und inmitten dieses Schweigens brach über alle ein furchtbares und fremdartiges Getöse herein, wie von einer kolossalen Kanonade rollte es mit einer Blitzsalve von Süden heran. Ungeheuerlich und schnell und immer näher kam es, ein dröhnendes und ununterbrochenes Donnern, schrecklich wie das lang anhaltende Grollen eines Erdbebens. Dann hörte man einen angsterfüllten Schrei, den rohen, furchtbaren, unbeschreiblichen Schrei hoffnungsloser Angst, den verzweifelten Urschrei des Menschen, der sich plötzlich, unvorbereitet, ohne Trost, ohne möglichen Aufschub mit dem Nichts konfrontiert sieht. »Sauve qui peut!« Die einen rissen die Türen aus den Angeln, die anderen klammerten sich an schwere Banketttische, an Sofas, an Billardtische. In einem einzigen entsetzlichen Augenblick wütete all der Wahnsinn der Selbstsucht, all die Brutalitäten der Panik gegen nutzloses Heldentum, gegen vergeblichen Großmut. Und dann kamen, donnernd durch die Schwärze, die riesigen Wellen, Schlag auf Schlag, ein Knall, das große Hauptgebäude schaukelt wie eine Wiege, es wippt auf und nieder, Risse bilden sich, was sind schon menschliche Schreie, der Tornado schreit, und noch ein Knall, Kronleuchter zersplittern, Lichter werden ausgeschlagen, ein reißender Wasserfall strömt herein, der riesige Saal hebt sich, pendelt, dreht sich an einem Angelpunkt, knirscht und stürzt ins Verderben, ein dritter Knall. Das wirbelnde Wrack zerbirst im Schlund einer weiteren Monsterwelle, und 100 Cottages kippen, drehen sich in plötzlichen Wirbeln, erheben, fallen auseinander, vermengen sich mit dem Brodeln. So, zog der Orkan vorüber, riss die Kronen der gewaltigen Wellen ab, um sie 100 Fuß hoch in die Luft zu schleudern, wuchtete den Ozean gegen das Land, entwurzelte Wälder. Buchten und Kanäle hatten sich zu Abgründen erweitert. Flüsse füllten sich neu, die Salzwassermarschen verwandelten sich in wogende Wasserwüsten. Von New Orleans stieg die Flut des meilenbreiten Mississippi 6 Fuß über den höchsten Wasserstand. 110 Meilen weit entfernt erzitterte Donaldsonville von der turmhohen Flut des La Fourche. Seen versuchten ihre Grenzen zu sprengen. Weit entfernte Flussdampfer rissen wild an ihren Ankerketten, zitterten wie angebundene Tiere, die nachts das näherkommende Heulen ihrer Fressfeinde hören. Schornsteine wurden über Bord geworfen, Lotsenhäuser abgerissen, Kajüten in Stücke zerfetzt. Und über dem brüllenden Kaimbak-Kanal, über der tosenden Cayou Bay, stürzte die wogende Flut ohne Widerstand aus dem Golf. Zerriss und verschlang das Land auf ihrem Weg, pflügte Tiefseekanäle, wo vor ein paar Stunden noch geschmeidige Herden gegrast hatten, riss Inseln entzwei und trug einen gewaltigen Wirbel aus Trümmern und einen riesigen, fahlen Strom Leichen durch die Nacht, für immer davon. Der Tag bricht durch das stürmende Verderben. Über dem endlosen Seegang, über dem flachen Land, das durch die Verwüstung noch weiter wurde. Es ist eine gespenstische Dämmerung. Ein fahles Licht, wie das Licht einer sterbenden Sonne. Der Wind ist abgeflaut und hat sich gedreht. Und als die gewaltige Flut ihre stürzenden Wasser zurückzieht, folgen all die Piraten der Lüfte dem großen, weiß schimmernden Rückzug. Ein Sturm aus wogenden Schwingen und kreischenden Kehlen. Und im Kielwasser von Möwe und Fregattvogel eilen die Strandräuber herbei, die Leichenfledderer, wilde Plünderer der Meere. Es gibt Strandgut für alle, Vögel und Menschen. Scharen ertrunkener Schafe, aufgehäufte Kadaver von Kühen. Es gibt Fässer voll Rotwein und Fässchen voll Brandy und Legionen von Flaschen, die in der Brandung torkeln. Billardtische liegen verkehrt auf dem Sand. Es gibt Sofas, Pianos, Fußschemel und Klavierhocker, luxuriöse Sessel, Bambusliegen. Es gibt Kinderspielsachen. Französische Puppen in wundervollen Kleidern und Spielzeugwagen und Schaukelpferde und Holzschaufeln und tapfere kleine Holzschiffe, die den Sturm überstanden, in dem die große Nautilus unterging. Es gibt Bargeld in Scheinen und Münzen, in Börsen, in Brieftaschen und in Hosentaschen, jede Menge. Plötzlich dringt ein langes, mächtiges, silbernes Trillern an die Ohren aller. Sie eilen und hasten wild durcheinander. 3-mal gellt der große Ruf in Wellen durch die graue Luft und über das grüne Meer und über die weithin überfluteten Muschelbänke, wo man große, weiße Blitze sieht, der Flächenblitz der Brecher, und über das unheimliche Strandgut angeschwemmter Leichen. Es ist das Dampfsignal des Rettungsbootes, das herbeieilt, um den Überlebenden zu helfen, um die Toten aufzulesen. Die entsetzliche Tragödie ist vorbei. André Jung las aus der Novelle von Lafcady O'Hearn. Alexander Pechmann fügte seiner deutschen Übertragung ein sehr lesenswertes Nachwort hinzu. Nachzulesen bei Jung und Jung. Nachzuhören ist die Lesung als kostenloser Podcast auf unserer Website Radiotexte, das offene Buch unter bayern2.de. Im Team heute Eva Demmelhuber, Susanne Herzig und Lydia Schön in der Aufnahme und Cornelia Zetscher als Redakteurin am Mikrofon. Hier geht's gleich weiter mit dem Heimatsound. Die nächsten Radiotexte hören Sie Dienstagabend nach den 21 Uhr Nachrichten. Das offene Buch nächsten Sonntag wieder mit Teil 2 von Gita. Wie immer um 11 hier auf Bayern 2. Bis dahin.